Haben Sie sich die Informationen gemerkt? Testen Sie sich. Antworten Sie nach dem Signal auf die Fragen. Danach hören Sie eine Modellantwort. Erstens, wie oft wird in Deutschland der Bundestag gewählt? Er wird alle 4 Jahre gewählt. Zweitens, wie viele Stimmen hat jeder Wähler? Jeder Wähler hat 2 Stimmen, die Erst- und die Zweitstimme. Drittens, stimmen die Wähler mit der Zweitstimme über den Abgeordneten oder über die Partei ab? Mit der Zweitstimme stimmen die Wähler über die Partei ab. Viertens, was passiert, wenn eine Partei weniger als 5% aller gültigen Stimmen erhält? Sie darf nicht in den Bundestag einziehen.